Abgesang 1945 soll die letzte Tafel dann so lauten, die zerbrochene, die ohne Leser. Der Planet wird zerbersten, die er erzeugt hat, werden ihn vernichten. Zusammen zu leben erdachten wir nur den Kapitalismus, erdenkend die Physik, erdachten wir mehr. Da war es, zusammen zu sterben. Die Anfänge der Welt liegen im Dunkeln. Aber was die Menschen angeht, so sind Schlüsse zu ziehen aus dem, was sie bis heute geworden sind. Stimmt. Von unseren entfernten Vorfahren sind nur wenige Berichte und Äußerungen auf uns gekommen. Ach, Interimsbericht an die Mission um 26. Diese bissige, lasterhafte Orangfamilie, die jetzt an allen Wassern sitzt und die Himmel verpestet, meint, sie sei der Mittelpunkt des Planeten. Irgendetwas drehe sich um sie, aber man merkte sie kaum in der kleinen Sphäre von Eiszeit zu Eiszeit, wo sie mit Orangs handelten, Fleisch fraßen vom Aas, Wasser tranken, das unrein war, sich die Kiefer zertraten und sich paarten, bevor sie einschliefen. Fünf nur von Eiszeit zu Eiszeit. Fünf nur saßen auf ihren dicken Ärschen, rauchten aus dem Mund und hielten an sich. Eins, das Missing Link um 1926. Zwischen Affe und Mensch existierte ein Wesen, über das nichts bekannt ist. Die Wissenschaft weiß nichts darüber, außer dass es existiert haben muss. Montag, den 2. Oktober, 5:30 Uhr abends, im Jahre 80.000 vor Christus. Magdalenisches Zeitalter zwischen dem nachmaligen Weimar und Jena. Ein Krater speit eben Feuer. Eine Windhose wandert ins Land. Ein Gletscher schiebt sich vor. Das Missing Link, ein unförmiges Etwas, rutscht eine Moräne herunter und murmelt. So kann es nicht weitergehen. Der Antidiluvialwind saust durch die Schachtelhalme. Das Missing Link. Ich habe jetzt die Verhältnisse dieser Gegend 40 Jahre studiert. Ich weiß jetzt, wie man nicht verhungert. Ich habe ganz gut gelernt, was man gegen die Kälte machen kann. Aber ich muss jetzt unbedingt noch irgendetwas zur Verbesserung meiner Lage tun, denn ich gedenke noch eine lange Zeit zu leben. Zwei, eine Troglodytenfamilie. Unzählige Jahrtausende waren ins Land gegangen. Das Missing Link hatte sich längst zu seinen Vätern versammelt. Das Wohnen in Höhlen begünstigte die Entstehung der Familie. Mittwoch, 15. oder 16. Juli, 2 Uhr nachts. Höhle in den Pyrenäen. Glostendes Feuer aus iberischen Eichenstämmen. Männlicher Troglodyt. Ruhe da hinten. Diese Erotik gehört überhaupt einer vergangenen Zeit an. Diese Erotik gehört einer vergangenen Zeit an. 3. Die Neandertaler. Mit Riesenschritten eilte die Zeit vorwärts. Dienstag, den 3. März, 11:15 Uhr vormittags im Jahre 32.000 vor Christus. In der Nähe der nachmaligen Sardinenfabrik Canot bei Cannes. Riesenfarne. Die beiden Neandertaler, sich von Baum zu Baum schwingend, streiten sich. Der eine, einer von uns beiden ist zu viel auf der Welt. Wenn du willst, dass ich dich weiter hier dulde, hast du einfach eine festgesetzte Anzahl von Kokosnüssen zu sammeln und mir abzuliefern. Der andere, wieso denn? Der eine, weil ich einen Kopf größer bin als du. Der zweite geht Kokosnüsse sammeln. Der eine, das war ein guter Einfall. Jetzt geht es aufwärts mit uns. Die Frage ist ganz einfach. Wer frisst wen? Der Zar hat mit Ihnen gesprochen, 1956. Der Zar hat mit Ihnen gesprochen, mit Gewehr und Peitsche. Am blutigen Sonntag. Dann sprach zu ihnen mit Gewehr und Peitsche alle Tage der Woche, alle Werktage der verdiente Mörder des Volkes, die Sonne der Völker. Verbrannte ihre Anbeter, der größte Gelehrte der Welt hat das kommunistische Manifest vergessen. Der genialste Schüler Lenins hat ihn aufs Maul geschlagen. Aber jung war er tüchtig, aber alt war er grausam. Jung war er nicht der Gott. Der zum Gott wird, wird dumm. Der zum Gott wird, wird dumm. Aus einem Lesebuch für Städtebewohner, 1926. Betrachte nicht immer deine paar Narben, bedenke die Schläge, die du ausgeteilt hast, wurden aufgenommen ohne Klage, deine Launen wurden ausgehalten, du wurdest geachtet, auf dich wurden Lasten gelegt, die man nur auf die sichersten Schultern legt, du wurdest übersehen wie das Nächstliegende, von dir wurde erwartet die besondere Einsicht, so essen am letzten die, denen das Werk am Nächsten steht, die Köche, wie immer du behandelt wurdest, soeben wurden die Geachtetsten behandelt. Setze also deinen Namen nicht auf die nicht abreißende Liste der Abgefallenen. Vergiss nicht, dies sind die Jahre, wo es gilt, die Niederlagen zu erfechten. Vergiss nicht, dies sind die Jahre, wo es nicht gilt, zu siegen, sondern die Niederlagen zu erfechten. 1932. Die Welt zu verändern heißt nicht siegen, ziehe nicht aus, die Welt zu verändern und siege in deiner Stadt, die unverändert bleibt. Du hast den Sieg vorbereitet, du hast den Kampf gekämpft. Jetzt könntest du siegen, siege nicht. Kämpfe weiter, kämpfe weiter. Aber in diesen Jahren, von denen ich dir sage, dass sie nicht die der Siege sind, sei anwesend bei all deinen Niederlagen. Lass keine aus, höre jedes Schmähwort, jedes aber höre wie eine Frage. Schreie du jede Antwort, iss und trink, Kämpfer. Auf den Kampf wartend mit Begierde, die Jahre der Siege können nach dir kommen. Auch aus dem zum Lesebuch für Städtebewohner gehörigen Gedichten. 26. Tritt an. Du nicht, der da. Du kannst überhaupt weggehen. Also dich kennen wir, das hat keinen Zweck, dass du dich da heranschmeißt. Ey, halt, wohin? Haut ihm da bitte in die Fresse hier. So. Jetzt weiß er Bescheid hier. Was? Der quatscht noch. Nehmt ihn euch nochmal vor. Der quatscht immer. Ja, zeigt dem Mann mal, auf was es hier ankommt. Wenn er meint, er kann brüllen, bei jeder Kleinigkeit. Immer aufs Maul. Ihr werdet doch noch mit so einem fertig werden. So. Und wenn ihr mit dem fertig seid, könnt ihr hereinbringen, was von ihm noch da ist. Das wollen wir behalten. Vom armen BB 1926. 1. Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, als ich in ihrem Leib lag. Und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. 2. In der Asphaltstadt bin ich daheim, von allem Anfang versehen mit jedem Sterbsakrament, mit Zeitungen und Tabak und Branntwein, misstrauisch und faul und zufrieden am End. 3. Ich bin zu den Leuten freundlich, ich setze einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch. Ich sage, es sind ganz besonders riechende Tiere und ich sage, es macht nichts, ich bin es auch. 4. In meine leeren Schaukelstühle vormittags setze ich mir mitunter ein paar Frauen. Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen, in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. 5. Gegen Abend versammle ich um mich Männer. Wir reden uns damit Gentlemen an. Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen und sagen, es wird besser mit uns. Und ich frage nicht, wann. 6. Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien. Um die Stunde trinke ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein. 7. Wir sind gesessen, ein leichtes Geschlechte, in Häusern, die für unzerstörbarer galten. So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten. 8. Von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging, der Wind. Fröhlich machet das Haus den Esser, er lehrt es. Wir wissen, dass wir Vorläufige sind. Und nach uns wird kommen nichts Nennenswertes. 9. Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit. ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen, aus den schwarzen Wäldern in meiner Mutter in früher Zeit. Sentimentale Erinnerung vor einer Inschrift, 1922. Zwischen gelbem Papier, das mir einst was gewesen, man trinkt und man liest es, betrunken ist's besser. Eine Fotografie und darauf steht zu lesen, rein, sachlich, böse. Das Aug wird mir nässer, sie wusch sich immer mit Mandelseife und von ihr war auch das Frottee-Handtuch, das Tokaja-Rezept und die Java-Pfeife gegen den Liebesgeruch. Ihr war es ernst, sie schwamm nicht, sie dachte, sie verlangte Opfer für die Kunst. Sie liebte die Liebe, nicht den Geliebten, ihr machte keiner einen rosa Dunst. Sie lachte, sie duldete keinen Dulder, sie hatte keine Wanzen im Hirn, sie hatte den Griff und die kalte Schulter. Mir steht beim Drandenken der Schweiß auf der Stirn, so war sie bei Gott. Ich wollte, man läge auf, lese auf meinem Grabstein, der einst hier ruht B.B. Rein, sachlich, böse. Man schläft darunter bestimmt sehr gut. Was erwartet man noch von mir 1921? Erstens, was erwartet man noch von mir? Ich habe alle Passionsen gelegt, alles Kirschwasser gespien, alle Bücher in den Ofen gestopft, alle Weiber geliebt, bis sie wie der Leviathan gestunken haben. Ich bin schon ein großer Heiliger, mein Ohr ist so faul, dass es nächstens einmal abbricht. Warum ist also nicht Ruhe? Warum stehen immer noch die Leute im Hof wie Kehrichttonnen wartend, dass man etwas hineingibt? Ich habe zu verstehen gegeben, dass man das hohe Lied von mir nicht mehr erwarten darf. Auf die Käufer habe ich die Polizei gehetzt. Wer immer es ist, den ihr sucht, ich bin es nicht. Zweitens, ich bin der praktischste von allen meinen Brüdern. Und mit meinem Kopf fängt es an. Meine Brüder waren grausam, ich bin der Grausamste und ich weine nachts. Drittens, mit den Gesetzestafeln sind die Laster entzweigegangen. Man schläft schon bei seiner Schwester ohne rechte Freude. Der Mord ist vielen zu mühsam. Das Dichten ist zu allgemein. Bei der Unsicherheit aller Verhältnisse ziehen es viele vor, die Wahrheit zu sagen, aus Unkenntnis der Gefahr. Die Kurtisanen pökeln Fleisch ein für den Winter. Und der Teufel holt seine besten Leute nicht mehr ab.